Kapitel 6 David denkt an seine letzte Freundin. Sie waren 3 Monate zusammen. Dann hat die Freundin einen Job in Leipzig bekommen. So ist die moderne Welt. Neuer Job, neue Stadt. Adieu, alter Freund. Hallo, neuer Freund. Kapitel 7 David ist 29 Jahre alt. Er hat an der Universität studiert. Aber nur ein paar Semester. Chemie. An der Universität gibt es zu viel Theorie und Abstraktion. David ist mehr ein sozialer Typ. Er arbeitet gerne mit Menschen. David ist der ideale Mann für ein Restaurant. Kapitel 8 Das Restaurant von Davids Eltern heißt Teheran Boulevard. In dem Restaurant gibt es persisches Essen. Davids Mutter kommt aus dem Iran. Das Restaurant ist jeden Abend voll. Das persische Essen ist fantastisch. Kapitel 9 David ist sehr charmant. Und er ist sehr attraktiv. Von der iranischen Mutter hat er die schwarzen Haare. Vom deutschen Vater hat er die blauen Augen. Die Frauen sind verrückt nach David. Er hatte viele Freundinnen. Aber David denkt, ich möchte keine Kurzzeitbeziehung mehr. Ich möchte die große Liebe. Für immer. Kapitel 10 David trinkt einen Schluck Wein. Die Musik ist Daddy Cool von Bonnie M. Die Volleyballfrauen lachen viel. Sie erzählen Witze über blonde Männer.